Die Aushandlungen der Deutungshoheit und die Debatten, die dabei entstehen, kreisen hierbei um dieselben essentiellen Fragen, die wir in diesem Buch schon skizziert haben. Wer kann und darf seine Geschichten erzählen? Auf welche Wirklichkeitserzählung einigen wir uns als Gesellschaft und warum? Wir alle performen und konstruieren politisch und sozial unser narratives Selbst, aber was geschieht, wenn die Geschichte des einen die Selbsterzählung des anderen einschränkt? Wer bestimmt, wer wann und wo mehr Recht auf die Validität seiner Geschichte hat? Konflikte vermeintlich kultureller Art sind oftmals narrative Konflikte, da Kultur selbst eine Erzählung ist von dem, was gut und wahr und schön ist oder eben nicht. Das Überangebot an Geschichten, von dem man annehmen könnte, dass es mehr Auswahlmöglichkeiten und Freiheiten mit sich bringt, hat nicht nur die eingangs erwähnte Erschöpfung zur Folge, die sich wiederum in einer Sehnsucht nach vereinfachenden Narrativen manifestiert, es führt über kurz oder lang auch zu etwas, das wir narrative Dissonanz nennen wollen. Analog zur kognitiven Dissonanz ist dies das Spannungsgefühl, das entsteht, wenn sich zwei Narrative, die uns sinnvoll erscheinen, widersprechen. Was zu dem Versuch führt, Vereindeutigung herzustellen und auf Narrative zu pochen, auf die wir uns einigen können. Siehe das Leitkulturnarrativ aus Kapitel 8. Es können inzwischen viel mehr Menschen als früher niedrigschwellig Kritik an der aktuellen Ordnung der Dinge und damit an den Mehrheitserzählungen üben. Das Ergebnis ist oftmals die Angst bzw. das Narrativ, es sei kein Konsens in der Einordnung der Wirklichkeit mehr möglich, die Gesellschaft zersplittere unwiederbringlich in feindliche Parteien. Während viele der narrativen Angebote uns emotional und intellektuell herausfordern und wir überhaupt viel öfter und schneller eine narrative Neukalibrierung vornehmen müssen, stehen wir zugleich mehr denn je vor der Aufgabe, Narrative zuzulassen und zu schützen, die unseren eigenen widersprechen, und jene abzulehnen und zu kritisieren, die den demokratischen Diskurs und die Meinungsfreiheit angreifen und damit ein Angriff auf die Toleranz höchst selbst sind.